Abschnitt 32 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel. Und richtig hörten wir 2 oder 3 Jahre darauf wieder von ihm. Da traf die Kunde an den Gestaden des stillen Ozeans ein, dass er vom Sicherheitsausschuss in Montana, dahin war er von Rocky Ridge aus übergesiedelt, gehängt worden sei. Slade hatte sich hier dem Trunke ergeben. Während er in nüchternem Zustand für einen aufmerksamen Ehegatten, einen höchst gastfreien Wirt und einen höflichen Mann gelten musste, konnte dagegen jeder, der ihm im Branntweinrausch inmitten einer Bande bewaffneter Lümmelde begegnete, in ihm nur einen eingefleischten Teufel erblicken. Oft sah man ihn mit einem oder einigen seiner Genossen auf einem und demselben Pferde in der Stadt Virginia erscheinen, wo er unter Jauchzen, Brüllen und Pistolenschüssen durch die Straßen galoppierte. Er ritt dann in Läden hinein, zerbrach die Ladentische, warf die Waagschalen auf die Straße und überschüttete die Anwesenden mit den gröbsten Beleidigungen. Er trat in Schank- und Tanzlokale und schoss nach den Lampen, so dass alles Reißaus nahm. Es war etwas ganz Alltägliches, dass die Kaufleute, wenn Slade sich einen Jux machte, die Läden schlossen und die Lichter löschten. So machte er sich viele Feinde und schließlich kam es zur entscheidenden Wendung. Slade war wieder einmal betrunken gewesen und hatte die Stadt zur reinen Hölle gemacht. Am anderen Morgen verhaftete ihn der Sheriff und brachte ihn vor Gericht, wo er ihm den Verhaftsbefehl vorzulesen versuchte. Allein Slade, wütend darüber, nahm das Schriftstück, zerriss es und trat es mit Füßen. Gleichzeitig hörte man an den Revolvern aller seiner Gefährten die Hähne knacken. So musste der Sheriff vorläufig nachgeben und Slade als Herrn der Situation triumphierend über Gesetz und Recht ziehen lassen. Damit war der Krieg erklärt. Der Sicherheitsausschuss fühlte, dass jetzt bei diesem Anlass die Frage zur Entscheidung kommen müsse, ob die gesellschaftliche Ordnung und die gesetzliebenden Bürger oder Slades dreister Übermut die Oberhand behalten sollten. Seinen Tod wollte man noch nicht, nur gezüchtigt und gebändigt sollte er werden. Ein Mitglied des Ausschusses warnte ihn und erteilte ihm den Rat, unverzüglich zu Pferde zu steigen und nach Hause zu reiten. Allein er schlug die Warnung in den Wind. Nun sollte er abermals verhaftet werden, und da man zu zeigen wünschte, dass im ganzen Tale eine und dieselbe Anschauung über die Sache herrsche, so wurde ein Bote nach Nevada geschickt, um die maßgebenden Persönlichkeiten von den Vorgängen zu unterrichten. Darauf traten die Bergleute in Masse zusammen, verließen ihre Arbeit und rückten in einer 600 Mann starken Abteilung, sämtlich bis an die Zähne bewaffnet, nach Virginia hinauf. Der Führer kannte die Erbitterung seiner Leute gegen Slade und seine Genossen. Er jagte voraus, rief den Ausschuss zusammen und sagte offen, die Bergleute nehmen die Sache ernst. Sich in einem Straßenkampfe von Slade und dessen Leuten totschießen zu lassen, dazu hätten sie keine Lust. Sie hätten vielmehr vor, denselben zu fassen und zu hängen. Obwohl der Ausschuss dieses Äußerste nicht wollte, erklärte derselbe schließlich doch, er wolle sich dem Willen der Bergleute fügen und die Sache in deren Hände legen. Slade befand sich gerade an einem Kaufladen, als die Kolonne der Bergleute im Geschwindschritt vor denselben rückte. Der Vollstreckungsbeamte des Ausschusses trat vor und verhaftete Slade mit der Eröffnung, dass sein Tod beschlossen sei. Dieser war hierüber im höchsten Maße betroffen. Er versank in die tiefste Niedergeschlagenheit und bat unaufhörlich um sein Leben sowie um die Vergünstigung, seine Frau sehen zu dürfen, die auf ihrem Rancho am Madison-Flusse wohnte. Sie wurde durch einen Boten benachrichtigt, worauf sie sich ohne Besinnen aufs Pferd warf, um die 12 Meilen rauen Felsbodens, die sie vom Gegenstand ihrer heißen Liebe trennten, im Fluge zu durcheilen. Inzwischen hatte eine Anzahl Freiwilliger die erforderlichen Vorkehrungen für die Hinrichtung getroffen. In einem Viehhof mit hohem Tor wurde dieses Letztere zu einem Galgen hergerichtet, indem man den Strick am oberen Querbalken befestigte. Eine Kiste wurde als Tritt darunter gestellt. Hierher wurde Slade von einer starken, wohlbewaffneten Mannschaft geleitet. Er hatte sich mit Tränen, Gebeten und Klagen dermaßen erschöpft, dass er kaum imstande war, sich unter dem verhängnisvollen Balken auf den Füßen zu halten. So bot sich auch bei ihm das psychologisch so merkwürdige und doch im Charakter des echten Desperado tief begründete Schauspiel, dass ein Mann, der in den gefährlichsten Lagen des Lebens jederzeit einen bis zur Tollkühnheit gehenden Mut bewiesen, angesichts eines der Aufregung des Kampfes entbehrenden Todes die Fassung völlig verlor. Seine Frau bekam er all seines Bittens und Flehens ungeachtet nicht mehr zu sehen. Dieselbe würde jedenfalls den Versuch gemacht haben, ihn mit Hilfe ihrer Freunde zu befreien, und die Rücksicht auf die damit unvermeidlich verbundenen blutigen Folgen erlaubte es nicht, seinem Verlangen zu willfahren. Sobald alles bereit war, erging der Befehl: »Leute, tut eure Pflicht!« Die Kiste wurde ihm unter den Füßen weggezogen, und fast augenblicklich war der Tod eingetreten. Nach einer Weile wurde der Leichnam abgeschnitten und in einem verdunkelten Zimmer des Virginia Hotels aufgebahrt. Kaum war man damit zustande gekommen, so kam die unglückliche Lebensgefährtin des Hingerichteten angesprengt, aber nur um sich zu überzeugen, dass alles bereits vorüber und sie Witwe geworden. Ende von Abschnitt 32.